An den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae lehrten die Delegierten für die Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag des großen Präsidenten Kim Il-sung Blumenkopfsträuße nieder und verbeugten sich davor